unterdrücken Herrschaftszeiten. Die Asylanten kommen, der Teufel oder die Vermaler dahin. Die Asylanten kommen, Krieg und Krieger und Pfarrer. Aus Türkei, Iran und Iran, Kari will ab nach Knoblauch stehen. Die Asylanten kommen und die Alpen und Fahne schließen. Die Asylanten kommen in Taschen mit Rauschstücken gefüllt und laut nach der Menschlichkeit gebrüllt. Deutschland, Asylanten, die Asylanten kommen als verfolgte Ananas. Die Asylanten kommen jetzt Platz für jeden Paradies. Erreicht spaziert und gute Lappen.